haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein friedlicher Park. Erster Teil. Der Sommer kündigte sich schweißtreibend an. Ich durchsuchte meinen Schrank nach leichter Kleidung, fand aber nur ein paar Hemden, die schon vor einigen Jahrzehnten nicht der letzte Schrei waren. Als ich im Park eintraf, schob sich prompt eine riesige Wolke vor die Sonne und die Temperatur fiel auf Wollsockenniveau. Das ist ein wunderschöner Park. Finden Sie nicht auch? Friedlich, gemütlich. Ein Stück Lebensqualität. Dieser Park ist der schönste Fleck dieser Stadt. Und ich soll den Fleck jetzt wegmachen? Nein, im Gegenteil. Jemand versucht, diesen Park zu schänden. Tatsächlich. Ich sehe hier keine Grabsteine. In den vergangenen 2 Wochen wurden 2 Fahrradfahrer von einem Fußgänger angefallen. Wurden die Fahrradfahrer gebissen oder geschlagen? Jemand hat sie vom Rad gestoßen. Da vorne. Da stürmte er aus dem Gebüsch und riss die Radfahrer um. Und ich soll dem Kerl auflauern und ihn zur Strecke bringen. Sie müssen ihn nicht gleich töten. Es genügt, wenn Sie ihm ein paar Knochen brechen. Sowas tut unser Eins aber nicht. Dann jagen Sie ihm einen Schreck ein. Egal wie. Wichtig ist, dass er diesen Park nie mehr betritt. Ich werde mich aber nicht als Jogger verkleiden. Ich mag Jogger nicht. Ich mag auch keine Fitnessgeräte. Und am allerwenigsten mag ich joggende Fitnessgeräte. Das macht nichts. Fahren Sie Rad? Vielleicht hat der Täter etwas gegen Fahrradfahrer. Ich könnte Ihnen ein Fahrrad ausleihen. Der Park ist weitläufig. Sehen Sie, da hinten, das ist die Zone, die nur Fußgänger betreten dürfen. Hier aber dürfen alle hin. Fast alle. Er verstummte und beobachtete eine junge Frau, die in einem engen Trainingsanzug zwischen den Bäumen herumturnte. Unter dem Trainingsanzug trug sie wenig bis gar nichts. Ich schaute mich um und nahm lächelnd zur Kenntnis, dass auf den Parkbänken mehrere alleinstehende ältere Herren saßen, fasziniert von den sportlichen Leistungen der jungen Frau. Wenig später schob der Parkwächter ein altes Fahrrad zu mir. Ich bestieg es und drehte ein paar unsichere Runden. Die älteren, alleinstehenden Herren lächelten mitleidig. Herr Maloney, genießt Sie auch die Luft in diesem herrlichen Park? Seit hier Radfahrer zugelassen sind, drehe ich in meiner Freizeit häufig ein paar Runden. So sehen Sie auch aus. Wissen Sie, alle reden von Atlanta, aber niemand redet von der Polizisten-Olympiade. Ich habe eine Einladung erhalten. Ich starte in der Kategorie Sitzfleisch im 10-Meter-Lauf. Beeindruckend. Werden die 10 Meter auf dem Fahrrad absolviert? Nein, auf einem Bürosessel mit Rädern. Eigentlich müsste ich damit trainieren, aber ich komme mir ein wenig albern vor, auf dem Stuhl im Park herumzukurven. Das Radfahren viel angenehmer. Haben Sie in der Zeitung gelesen, dass hier im Park Radfahrer angefallen werden? Ich habe davon gehört. Wird doch alles aufgebauscht, Maloney. Die Journalisten wissen doch gar nicht mehr, was schreiben. Früher war alles so einfacher. Da hatte einer eine gute Idee und alle anderen schrieben die ab. Heute hat keiner mehr eine gute Idee, aber abgeschrieben wird trotzdem. Während wir radelten, wurden wir laufend von Joggern überholt. Was mich nicht besonders störte, hatte ich doch keinerlei Ambitionen, mit 70 noch wie 69 auszusehen. Viele der Jogger sahen aus, als würden sie ihre eigenen Kinder verkaufen für ein paar Jahre Jugend. Andere ruderten verbissen mit den Armen und dachten wohl an all die Direktionsetagen, die sie noch vor sich hatten. Ich setzte mich ermattet auf eine Parkbank neben eine junge Frau. Sind Sie nicht süß? Danke, danke, aber frisch geduscht sehe ich noch besser aus. Ich meinte eigentlich die Kinder. Auch die sehen frisch geduscht noch besser aus. Haben Sie Kinder? Schon möglich, aber sie haben sich bis heute nicht bei mir gemeldet. Ich weiß nicht, ob ich Kinder möchte. Jede Woche sitze ich hier und schaue diesen kleinen Geschöpfen zu. Irgendwann werde ich aufstehen und wissen, dass ich ein Kind will. Und dann will ich auch eins. Jetzt zum Beispiel hätte ich nichts dagegen. Ich weiß nicht, vor all den Leuten und Kindern. Zudem weiß ich nicht mal, ob unsere Gene zueinander passen. Ich bin Steinbock, aber das ist nicht so wichtig. Die innere Einstellung ist wichtig. Deshalb sitze ich hier. Sehen Sie den Kleinen da drüben? Ist er nicht süß? So einen würde ich sofort nehmen. Aber die Kleine, die mit dem Süßen spielt, das ist ein Biest. So eine möchte ich nicht geschenkt. Tja, vielleicht sollten Sie es doch lieber mit einem Haustier versuchen. Tiere? Die mag ich nicht. Tiere sind wie Männer. Entweder hängen sie an einem wie eine Klette oder sie bleiben wild und unzähmbar. Kinder kann man erziehen, ohne dass sie gleich zu Idioten werden. Vielleicht haben Sie den richtigen Mann noch nicht getroffen. Getroffen habe ich ihn. Und wie? Er fiel leider vom Balkon, als ich ihm ein Kissen an den Kopf schmiss. Ist auch schon eine Weile her. Was ist denn das da? Ja, sieht aus wie ein Schuh. Das ist ein Turnschuh. Jesus, da tropft Blut aus dem Schuh. Schnell, kommen Sie. Der kleine Junge lächelte, als er mir den Schuh in die Hand drückte. Wir folgten der Blutspur und trafen wenig später auf einen Jogger, der tot auf der Finnenbahn lag. Neben ihm lag eine Stoppuhr, die friedlich weiterlief. Vom Täter, der das Leben des Joggers stoppte, war weit und breit nichts zu sehen. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein friedlicher Park. Erster Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute ein friedlicher Park. Zweiter Teil. Was bisher geschah. In einem großen städtischen Park werden zwei Radfahrer von einem Mann tätlich angegriffen. Der Parkwächter bittet Maloney, im Park nach dem Täter Ausschau zu halten. Maloney leiht sich ein Fahrrad und kurft damit auf den breiten Wegen herum. Schließlich trifft er auf eine junge Frau, die im Park Kindern beim Spielen zuschaut. Eines der Kinder erscheint plötzlich mit einem Turnschuh, aus dem Blut tropft. Wenig später entdeckt Maloney einen toten Jogger im Park. Mein Klient war nicht gerade begeistert über die Publizität, welche die Leiche für den friedlichen Park mit sich brachte. Der Tote wohnte ganz in der Nähe, ein unauffälliger Mann, der jeden Nachmittag ein paar Runden im Park drehte, bis ihn eine Kugel endgültig stoppte. Das ist entsetzlich. Ich habe diesen Park vor ein paar Monaten bei der Europäischen Kommission für Familienparks angemeldet. In diesem Garten wollte ich die friedliche Koexistenz von Joggern, Kindern, Hunden und Fahrradfahrern ermöglichen. Ein Sinnbild für den Frieden dieser Welt. Üble Sache. Ist der Park ein politisches Anliegen? Vielleicht handelt es sich bei dem Mord um einen Terroranschlag. Vielleicht ein missglücktes Selbstmordattentat. Alles ist möglich. Vielleicht lief der Jogger so schnell, dass die Kugel, die einen kleinen Ausflug machte, seinen Schädel durchbohrte. Es waren zwei Schüsse, Maloney. Der eine traf den Mann ins Bein, erst danach fiel der tödliche Schuss. Zuerst die Hundehasser und jetzt das. Entsetzlich. Was ist mit den Hunden? Es hat sich ein Komitee gebildet. Eine Gruppe von Menschen, die möchten, dass dieser Park für Hunde gesperrt wird. Dieser Park wird immer mehr zum Spielball von Extremisten. Dabei wollte ich genau das Gegenteil. Ein Sinnbild für den Frieden, eine kleine Insel des Glücks. Seit sich meine Frau wegen seelischer Grausamkeiten von mir scheiden ließ, sehne ich mich danach, Gutes zu tun. Dann tun Sie Gutes und verschwinden Sie. Keine Aggression, bitte. Gern geschehen. Und jetzt zu Ihnen, Maloney. Sie behaupten also, keine Schüsse gehört zu haben. Das Gehör meiner Großmutter ließ mit 80 auch nach. Aber Sie sehen doch nur so aus, oder, Maloney? Oder soll ich ein bisschen lauter sprechen? Ich erklärte ihm leise, dass die Schüsse vermutlich fielen, als gerade eine Horde von Polizisten im Tiefflug über die Stadt gedonnert waren. Er schüttelte den Kopf und ging. Ich gesellte mich zu der jungen, kinderlosen Frau, die noch immer nicht glauben konnte, dass sie plötzlich mitten in einem Krimi stand. Das ist unglaublich. So etwas liest man in der Zeitung und denkt, naja, irgendwie berührt einen das nicht so. Im Fernsehen kommt ja allerhand, aber dieser Mann lag nur ein paar Meter von mir entfernt. Ein richtiger Toter. Das muss ich erst verarbeiten. Bevor Sie das tun, hätte ich noch ein paar Fragen an Sie. Ja, diese Fragen. Die Polizei hat doch schon alles gefragt. Sogar meinen Bürgerort wollten die wissen. Das hilft doch nicht weiter. Mit meinem Bürgerort kann man doch keinen Mord aufklären. Aber ein Protokoll ausfüllen. Ich persönlich habe meine eigenen Ermittlungsmethoden. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Aber nach Sex ist mir jetzt nicht zumute. Ich dachte eher an einen kühlen Drink. Und dann lieber Sex. Wenn es sein muss. Es muss nicht sein. Lassen Sie mich in Ruhe. Ich möchte mich jetzt gerne mit den wirklich wichtigen Dingen im Leben beschäftigen. Schließlich wurde ich soeben mit der Endlichkeit unseres Daseins konfrontiert. Wir sind doch alle zum Tode verurteilt, von Geburt an. Das Leben ist nichts anderes als der Todestrakt. Irgendwann kommt einer und sagt uns, wann es soweit ist. Du meine Güte, mutieren Sie unter Schock immer zu Intellektuellen. Ich studierte ein paar Semester Philosophie. Und was sagt die Philosophin zu dem Mord im Park? Hass ist etwas Seltsames. Mindestens genauso stark wie Liebe. Vermutlich noch viel, viel stärker. Es gibt eine Frau, die diesen Park am liebsten privatisieren möchte. Sie ist Hundehasserin, militant und böse. Sie verteilt fast täglich Flugblätter. Das ist doch nicht verboten. Die Sprache verrät die Frau. Sie ist voller Hass und voller Aggressivität. Soweit ich dies mit meinen Augen beurteilen kann, ist der tote Jogger kein Hund. Na und? Hass macht blind. Diese Frau Kamenisch lebt nach dem Motto, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Sie gab mir die Adresse von Frau Kamenisch. Ich erwartete eine militante Nervensäge, traf aber auf eine junge Frau, die liebevoll lächelte, als sie mir die Hand gab. Ich lächelte nicht, denn ihr Händedruck tat höllisch weh. Sie gehörte offenbar zu den Frauen, die sich lieber mit Handeln als mit Männern vergnügten. Ich nahm mich in Acht. Die Polizei war schon da. Glauben wohl alle, dass ich den Joker erschossen habe. Typisch. Macht man ein wenig den Mund auf, schon wird man zur Mörderin gestempelt. In diesem Staat stinkt es. Vermutlich nach Hundekot. Und wie? Hunde haben mein Leben entscheidend beeinflusst. Ich war 16, als ich auf einem Hundekot ausglitt und ein Bein brach. Bedauerlich. Mit 18 verlor ich meinen ersten Freund an eine Hundezüchterin. Was aber viel schlimmer ist, meine Mutter degeneriert, seit sie Hunde hat. Sie wird immer infantiler, redet mit den Viechern wie mit Menschen. Mich beachtet sie gar nicht mehr, wenn ich sie besuche. Hunde sind daran schuld, dass diese Gesellschaft vor die Hunde geht. Das klingt einleuchtend. Wahrscheinlich sind die Hunde auch an der Überbevölkerung, Krebs und Umweltallergien schuld. Die Menschen nähern sich mit ihrem IQ immer mehr den Hunden an. Am Ende bellen wir alle noch und schlappern Wasser aus Eimern. Es wird noch so weit kommen, dass wir Hunde ins Parlament wählen. Idioten haben wir ja schon genug gewählt. Da ist es zu den Hunden nur noch ein kleiner Schritt. Warum aber möchten Sie die Hunde ausgerechnet aus dem Stadtpark weghaben? Das ist der Park meiner Kindheit. Wir haben dort Fang gespielt. Nicht nur das, auch Doktorspiele. Und irgendwo in diesem Park habe ich als Kind einen Schatz vergraben. Möchten Sie, dass Ihre Kindheit vollgeschissen wird von Hunden? Die Frau machte keinen sehr erfreulichen Eindruck. Sie gehörte zu einer ganz speziellen Sorte von Stadtneurotikern, die unsereins das Leben schwer machte, weil man nie sicher sein konnte, wer von ihnen zu den Harmlosen oder den Gefährlichen zu zählen war. Mein Klient gehörte ganz sicher zu der harmloseren Kategorie. Trotzdem konnte er mir gehörig auf den Geist gehen. Vor einer Stunde geschah es. Mehrere Schüsse. Zum Glück trafen sie nur die Bäume. Kein Wunder, es ist ja längst dunkel. Das ist unheimlich. Glauben Sie, dass da jemand verhindern möchte, dass ich den europäischen Preis für Familienparks gewinne? Dann wäre es einfacher gewesen, anstelle des Joggers, Sie zu erschießen. Hä? Da haben Sie auch wieder recht. Andererseits, daran habe ich gar nicht gedacht. Das ist grauenhaft, entsetzlich. Vielleicht galt der Anschlag mir. Ich jogge nämlich ab und zu im Park. Wissen Sie, in letzter Zeit hat es nur wenig Jogger gehabt im Park wegen der Hunde. Da wollte ich zeigen, dass das geht. Problemlos. Sie müssen mir helfen, Maloney. Ich brauche eine kugelsichere Weste. Und was ist mit dem Kopf? Soll ich einen Helm kaufen? Er schaute sich um und rannte aus seinem geliebten Park. Ich schaute mir die Einschüsse etwas genauer an. In der Rinde eines Baumes fand ich eine Kugel, flach gepresst. Ich klaubte sie mit einem Taschenmesser aus dem Holz. Die Trophäe steckte ich in die Jackentasche. Danach ging ich in eine Bar und bestellte mir einen doppelten Scotch. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein friedlicher Park, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Ein friedlicher Park, dritter und letzter Teil. Was bisher geschah? In einem städtischen Park fallen Schüsse. Ein Jogger wird tot aufgefunden. Der Chefparkwächter ist entsetzt, hat jedoch seinen Park für einen europäischen Wettbewerb angemeldet. Er wollte zeigen, dass mitten in der Stadt eine friedliche Koexistenz von Joggern, Hunden und Fahrradfahrern möglich ist. Maloney stößt bei seinen Ermittlungen auf eine fanatische Hundehasserin und eine Philosophin, die im Park ihren Kinderwunsch ergründen möchte. Als es dunkel ist, fallen erneut Schüsse. Diesmal aber wird nur ein Baum getroffen. Der wissenschaftliche Dienst der Polizei analysierte die Kugel, die ich gefunden hatte, und ein paar Stunden später gratulierte mir ein netter Beamter zu meinem Fund. Eigentlich müsste ich Sie jetzt verhaften, Maloney. Sie sind ständig da, wo Schüsse fallen. Stammt die Kugel aus der gleichen Waffe, mit der der Jogger getötet wurde? Allerdings, Maloney, was schließen Sie daraus? Entweder wurde der Jogger zufällig getroffen, oder jemand will davon ablenken, dass es ein gezielter Todesschuss war. Verblüffend! Das ist wie in diesen psychologischen Lehrbüchern. Entweder ist man plemplem, oder man hat gelernt, sein Plemplem zu verdrängen. Sie haben das aber nie gelernt. Was? Das Verdrängen haben Sie nicht gelernt. Sie sind und waren schon immer plemplem. Das reicht aber, Maloney. Jeder Polizist wird psychologisch getestet. Idioten, Dummköpfe und Psychopathen haben im Polizeidienst nichts verloren. Wir stellen nur geistig gesunde Menschen ein. Bei uns kann jeder auf drei zählen, Maloney. Mindestens. Ich zählte auf fünf und ging. Im Park war die Philosophiestudentin damit beschäftigt, ihrem Kinderwunsch auf den Grund zu gehen. Diesmal beobachtete sie eine Gruppe von Kleinkindern, die sich um einen Ball balgten. Besorgte Eltern beobachteten das Gerangel aus sicherer Entfernung. Irgendwie ist mir das zu aggressiv. Vielleicht sollte ich doch besser eine Weltreise machen und auf das Kind verzichten. Vielleicht sollten Sie auf beides verzichten und eine Therapie machen. Ich habe bereits eine Therapie hinter mir. Ich weiß jetzt zwar einiges über meine Kindheit, aber was soll ich damit, jetzt, wo ich erwachsen bin? Nein, nein, jeder muss alleine damit klarkommen. Ganz tief in uns drin, da wissen wir, dass wir immer einsam und allein sein werden. Ganz tief in uns drin wissen wir auch, dass es Unsinn ist, in Parks Kindern zuzuschauen. Und trotzdem machen wir das. Sie sind sicherlich nicht wegen der Kinder hier, oder? Gestern Nacht fielen erneut Schüsse. Da vorne wurde ein Baum getroffen. Ich habe mir die Einschusslöcher angesehen. Geschossen wurde von schräg oben. Also wohnt der Schütze vermutlich da drüben, in einem der Häuser. Das kann sein. Vielleicht ist es der Kerl mit dem Hund. Klingt nicht schlecht. Erzählen Sie mir mehr über den Kerl. Er führt Selbstgespräche. Vielleicht redet er auch nur mit seinem Hund. Er hasst Frau Kaminisch, weil diese etwas gegen seinen Hund hat. Das könnte hinhauen. Wie heißt der Kerl? Keine Ahnung. Aber er wohnt, glaube ich, da drüben, im zweiten Stock. Er hat fettige Haare und einen Bierbauch. Ein richtiger Prolet. Ich kaufte mir ein Sixpack Bier und besuchte den Proleten. Er hieß Nüscheler und es dauerte 3 kleine Flaschen, bis er mich in seine Wohnung ließ. Überall standen Bierdosen herum. Mittendrin ein hässlicher Hund, der mich anschaute, als wäre ich eine prämierte Wurst. Er tut Ihnen nichts. Er hat noch nie jemanden gebissen, im Gegenteil. Er hat mir einmal das Leben gerettet, als ich besoffen in den Fluss fiel. Er bellte so laut, bis mich jemand sah und Hilfe holte. Rührend hat er dafür den Ehrenlässi bekommen. Tja, was wollen Sie von mir? Hat die Kamenisch etwas gegen meinen Hund gesagt, dieses Biest? Frau Kamenisch scheint nicht gerade Ihre bevorzugte Bettlektüre zu sein. Das können Sie laut sagen. Die haben mich richtig fertig gemacht. Hat gesagt, dass mein Hund degeneriert ist oder sowas ist. Hat gesagt, dass mein Hund schuld daran ist, dass es so viel Hunger hat auf der Welt. Dabei frisst er alles, sogar Reis und Speisereste. Ich meine, wer macht das schon, hä? Essen Sie Speisereste? Nein, ich esse nicht mal Hunde. Und sauber ist auch. Wische immer alles weg. Wer macht das schon, hä? Also der Saustall in meiner Wohnung, das ist nicht von meinem Hund. Das ist von mir. Weil mein Hund ist ordentlich. Er bellt manchmal richtig vorwurfsvoll so. Was will er mir sagen? Mach mal wieder sauber, du Schwein. Also Schwein sagt er natürlich nicht. Obwohl ich glaube, er könnte sogar reden, wenn ich Wert darauf legen würde. Mir ist es aber lieber, wenn er bellt. Er trank auch noch die restlichen Flaschen Bier. Ich ging in ein Restaurant und aß ein riesiges Schnitzel mit einem Berg von Pommes. Danach fühlte ich mich wie ein Seesack, den man mit Blei gefüllt hat. Ich ließ mich träge in den Park treiben. Frau Kamenisch war gerade dabei, einem mir leider allzu bekannten Polizisten ihre Theorien zu unterbreiten. Hunde sind degenerierte Wölfe, genauso wie Stadtmänner degenerierte Jäger sind. Sie schauen zwar lieb aus, doch sind sie gefährlich. Aber ein Hund kann doch auch ein guter Freund sein. Denken Sie nur an diesen Bernardiner, wie hieß er gleich, der mit dem Fässchen um den Hals. Hunde sind eine Entschuldigung dafür, dass sich die Menschen nicht mehr unterhalten müssen. Alle reden nur noch mit ihren Hunden. Dabei sollten wir uns unterhalten über Kriege, die Umweltzerstörung und Michael Jackson. Das sind die wahren Probleme unserer Zeit. Das verstehe ich nicht. Was hat dieser Jackson mit der Umweltzerstörung zu tun? Schauen Sie sich ihn an. Bald wird unser ganzer Planet so aussehen. Und wem haben wir das zu verdanken? Den Hunden. Wussten Sie, dass es längst eine Geheimloge gibt, die einem Hundegott huldigt? Mir kann man nichts mehr vormachen. Ich schlafe nicht mehr mit Männern, die bellen oder die Hasso, Rex oder Bello heißen. Was war das? Klang wie ein Schuss. Vielleicht hat Bello einen Waffenschein beantragt. Keine Faxen, Maloney. Gehen Sie in Deckung, Frau Kamenisch. Ich gehe ja schon. Hey, was machen Sie da? Wissen Sie, was das den Steuerzahler kostet, wenn ein verdienter Beamter vor seiner Pensionierung im Dienst stirbt? Deshalb ist es meine Pflicht, ebenfalls in Deckung zu gehen. Und mich lässt man Zielscheibe spielen. Also, 2 Männer auf so engem Raum ertrage ich nicht. Sehen Sie, Maloney, die Dame wünscht mir, allein in Deckung zu gehen. Ich ließ die beiden, die hinter einem lächerlich kleinen Gebüsch kauerten, zurück und stapfte auf das Haus zu, in dem der biertrinkende Hundefreund wohnte. Er war so besoffen, dass er nicht einmal mehr wusste, dass er gerade geschossen hatte. Hey! Nein, ich schieße nicht. Und was ist das in Ihrer Hand? Was ist das? Ach so, keine Ahnung, wie die in meine Hand kommt. Muss wohl jemand bei mir gewesen sein, hat mir die Waffe in die Hand gedrückt und geschossen. Lassen Sie den Unsinn, Nüscheler. Sie haben gestern im Park einen Mann erschossen. Habe es in der Zeitung gelesen. Wollte niemanden erschießen, habe aber den Richtigen getroffen. Arschloch, jawohl. Hat nie gegrüßt, wenn er an mir und dem Hund vorbeirannte. Alles Arschlöcher! Warum haben Sie geschossen? Die wollen meinen Hund nicht mehr. Wenn mein Hund nicht mehr in den Park darf, dann darf niemand mehr, jawohl. Dreckskerle und Schlampen, jawohl. Weg damit. Mein Hund tut niemandem etwas zuleide. Wie heißt Ihr Hund eigentlich? Keine Ahnung, alles vergessen. Wenn ich nüchtern bin, fällt es mir wieder einer ein. Hund ist Hund, braucht keinen Namen, nur Idioten brauchen einen Namen. Kriege bedingt, weil ich nicht rechnungsfähig bin, oder wie das heißt, jawohl. Bin ein armes Schwein. Im Park kehrte wieder Ruhe ein. Frau Kamenisch verliebte sich ein paar Wochen später und zog in eine andere Stadt. Irgendwann erschien ein Buch von ihr mit dem Titel »Hundejahre«. Darin soll sie angeblich eine Weltverschwörung der Juden, Freimaurer und Pudelzüchter aufgedeckt haben. Das Buch verkaufte sich so gut wie verschimmelte Hundeflocken. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Ein friedlicher Park, dritter und letzter Teil. Gespielt haben der Philip Maloney, der Michael Schacht, der Polizist, der Jodok Seidel, der Vollmer, der Ueli Beck, die Frau Gamenisch, Carol Blanc, der Nüscheler, Heinz Margot, die Mangold, Monika Scherer. Der Sprecher war der Peter Schneider, Buch und Regie Roger Graf.